DJ Session mit Mogwai. Hey ho, Sektor, einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen. Hier ist 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session in den nächsten 3 Stunden, also von 22 Uhr bis 1 Uhr, wie immer mit aktuellster Clubmusik für euch. In der ersten Stunde von 22 Uhr bis 23 Uhr, wie immer mit mir Mogwai und den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht's weiter heute mit einem Ibiza Closing Special Set von Robin Schulz live aus dem Pascha von Ibiza. Und danach spielt dann noch Martin Horger von 0 bis 1 Uhr aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Soviel zum Ablauf und bei mir geht es direkt los mit einer liegenlagen neuen Platte von Agi und Omnia und die heißt Area und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Oh,

1 Live. DJ Session mit Mogwai. Navus läuft hier gerade mit dem Track Bodywork in der 1 Live DJ Session. Das gerade mit mir, Mogwai, in the Mix. Ja, und wenn ihr euch mehr für die Playlist von heute interessiert, dann geht doch einfach in die 1 Live App. Hört euch dort gerne die DJ Session nochmal an und findet dort dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden. 1 Live DJ Session. Als nächstes spielt die niegelnagel neue Platte von John Summit. Die heißt Legacy. Die kommt jetzt. Look at me. our legacy. Look at me. No hurry, no rush. No hurry, no rush. No hurry, no rush. No hurry, no rush. No regret. Look at me. Got it. she's running round. Look up, look down. Look up, look down. Look up, look down. I got so many likes. What do you see? Can you believe? DJ Session mit Mogwai. Hier ist 1 live und das mit der 1 live DJ Session und das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von 9 Toes und heißt Finder. Der Track ist schon etwas älter. Hier jetzt aber im Yas, Chipeda und DJ Chai Afro Remix. Ja, und wenn ihr diese oder aber auch andere Sendung gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach in die 1 live App. In der App findet immer die aktuellste Sendung und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Checkt das doch mal aus. Hier geht es jetzt weiter mit Mark Knight und James Hur und ihrem Cover von Lady, Hear Me Tonight. Thank you. DJ Session mit Mogwai. Mogwai. So right. 1Live-DJ-Session läuft bei euch und das für jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr für euch mit aktuellster Clubmusik. Gerade mit mir Mogwai in the Mix. Was ich hier gerade spiele, kommt von Who und heißt Deeper. Und danach geht's weiter mit einer ganz tagelangen Platte von Slash and Dope. Und ihr Track heißt Kyrenia. Der kommt jetzt. Mogwai. Die 1Live-DJ-Session läuft bei euch noch und das immer noch mit mir, Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter zum Abschluss der Ibiza-Saison mit einem exklusiven Live-Set von Robin Schulz aus dem Pascha von Ibiza. Und danach spielt er noch Martin Horger aus unserem 1Live-DJ-Session-Residence-Team und das von 0 bis 1 Uhr. Ich spiele jetzt hier noch Victor Ruiz und Modea und meinen absoluten Lieblingstrack gerade im Moment. Bloom heißt er und wünsche noch weiterhin ganz viel Spaß mit der 1Live-DJ-Session. Session mit Mogwai. We'll be right back.